Brief an einen Unterstützer. Das Gefängnis ist heute unheimlich still, denn in Kanada steht das Erntedankfestwochenende bevor. Der Zensor war früher am Nachmittag hier und sagte mir, er werde in Kürze nach Hause fahren und meine Briefe daher erst nächsten Dienstag nach dem langen Wochenende lesen können. Auf diese Weise werde ich Zeit haben, Ihnen mehr ins Einzelne gehen zu erklären, was Ingrid und ich in den nächsten paar Jahrzehnten tatsächlich als unser Werk und Ziel sahen. Vor der plötzlichen Verhaftung und brutalen Abschiebung aus Amerika. Ich studiere das Buch des britischen Militärhistorikers und Generalmajors Fuller, Die Entscheidungsschlachten der westlichen Welt. Und aus diesen Seiten wird es aufgrund der statistischen Daten sehr klar, dass weiße Europäer 2400 Jahre lang einander rücksichtslos und verantwortungslos in oft völkermörderischen Kriegen ohne Notwendigkeit nur aus Kriegslust und Habgier dezimiert haben. Es ist nicht gerade ein sehr stolzes Register, das da offengelegt wird. Nicht für jemand wie mich, der die Folgen dieses Irrsinns und unverantwortlichen Verhaltens auf allen Straßen der großen Städte in Europa, Kanada und Amerika sieht. Das Resultat dieses Eigengenozids ist keine Katastrophe im Werden. Es ist eine massive Katastrophe, die schon da ist. Die Lösung ist einfach. Entweder sehen die Völker die Logik und Notwendigkeit dessen, wofür ich eintrete, betrachten meinen Weg über fast ein halbes Jahrhundert und helfen, diesen Weg zu verfolgen, weil sie die Vorteile erkennen, oder sie fahren damit fort, ihre hart verdienten, sehr begrenzten finanziellen Ressourcen zu vergeuden, indem sie die hereinkommende Flut versuchen, mit einem Besen zurückzukehren, statt heute in ein Programm für morgen mit einer neuen eigenen Basis zu investieren, sicher vor Störung von außen und feindlicher Einwirkung. Aus meiner Sicht kann es uns in diesem Kampf, unser arisches Geburtsrecht und Kulturerbe in allen Völkern zurückzugewinnen, helfen, dass wir auf dem amerikanischen Kontinent in die gleiche bedrohliche Situation geraten sind, wie sie im Herzland Europas wegen der blutigen Bürgerkriege heute besteht. Viel Forschung zur Rettung unserer Rasse ist bereits geleistet worden. Sie benötigt Vertiefung der Erkenntnisse und Verbreitung. Ich weiß genau, wie wir die Dinge ändern können, wenn wir genug Menschen unserer Art mobilisieren, unsere kleinlichen Differenzen vergessen, uns in die Speichen des Rades gemeinsam stemmen und in dieser sehr späten Stunde die Lenkung herumwerfen, nachdem wir sie unseren Feinden entrissen haben. Als Ingrid und ich endlich zusammenkamen und uns entschlossen zu heiraten, nachdem die Welt die Jahrtausendwende unversehrt überstanden hatte, sah ich voraus, dass mein Umzug in die Vereinigten Staaten eine Reaktion auslösen und alle üblichen Hürden errichtet würden, die der Feind auf meinem stets gesetzmäßigen Weg seit Jahrzehnten benutzt hatte, und dass ich einen harten und beherzten Kampf würde ausfechten müssen, eine Genehmigung zum dauernden Aufenthalt in den USA zu erhalten, um bei Ingrid zu sein. Ich war zuversichtlich, diesen zu gewinnen, da ich weder in den Vereinigten Staaten noch in Kanada einen Eintrag ins Strafregister hatte. Ich fühlte, dass eine neue Phase in unserem Kampf begonnen hatte. Revisionistische Forscher rund um die Welt hatten wissenschaftlich und forensisch bewiesen, dass der Holocaust ein Betrug ist, der aus der Propaganda des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde. Dieses Thema war weitgehend abgeschlossen und historisch, naturwissenschaftlich, forensisch und archäologisch hatten wir die Lüge aufgedeckt und vor der Welt sichtbar gemacht. Wir wussten, was der Tatort enthüllt hatte. Man fragt sich, wie oft durchwühlt man eine archäologische Fundstelle, um noch einen Knochen mehr zu finden oder eine weitere Tonscherbe. Wir hatten, wie Schliemann in Troja, den Schatz durch Fred Leuchters Untersuchungen 1988 in Auschwitz-Birkenau gefunden. Das reichte. Jetzt war es nur eine Frage des Aufräumens, das heißt, die Nachweise der breiten Öffentlichkeit und den Völkern der Erde vorzulegen, wie sie belogen und von schlauen Betrügern skrupellos getäuscht worden waren. Wenn dann, nachdem sie ins Bild gesetzt sind, die Völker der Welt sich entscheiden, weiterhin vor einem neuen Todeskult, einer Art weltlichen Religion, zu knien, gut, dann lasst sie. Unsere Aufgabe war es, durch die Wahrheitsfindung dem Leben zu dienen, nach dem Lichte des Universums zu streben. Nicht, dass wir im Stich lassen würden, was wir erreicht haben, doch für die Zukunft würde es nur mehr der Hintergrund zu dem sein, worauf sich unsere Aufmerksamkeit richtete und die Plattform, auf der wir standen. Mein Name übte eine weltweite Wirkung aus. Ich hatte ein Gefühl des Stolzes. Stolz auf das Geleistete und stolz auf meine Unterstützer, dass wir eine wesentliche Rolle bei der Mattsetzung der Lüge gespielt hatten. Ich sagte mir, andere könnten jetzt alleine das Aufräumen besorgen und ich fortan meiner angeschlagenen Psyche Ruhe gönnen und meine angegriffene Gesundheit wieder aufbauen. Nun würde ich auf mein eigenes Leben zurücksehen. Ich würde meditieren, nachdenken, bewerten, wo wir richtig gehandelt, wo Fehler gemacht worden waren. Ich würde mir neue Ziele setzen, um zu den Sternen zu gelangen. Ich spreche dabei nicht einmal nur sinnbildlich. Es gibt noch ein Universum zu erobern oder diesen Planeten durch Dummheit und Gier zu verlieren. Und das in des Wortes voller Bedeutung. Natürlich hatte ich das Verlangen, unserem Volk seinen Stolz wiederzugeben. Was noch viel wichtiger war, ich verspürte den Drang, mich auf noch lebenswichtigere und verlockendere Felder zur Verbesserung des menschlichen Verhaltens zu begeben, durch eine radikale Veränderung der Ernährung. Denn wir sind, was wir essen. Und wir können nicht sein, wozu uns die Natur bestimmt hat, wenn wir nicht essen, was wir brauchen. Wir benötigen körperliche und intellektuelle Kraft für die vielen vor uns liegenden Kämpfe. Wir können nicht kämpfen und sie gewinnen, wenn wir als Rasse kraftlos sind. Ich wusste, dass die Stärkung unseres Kampfwillens nur zu erreichen ist durch Stärkung und Steigerung der Qualität unserer Lebensmittel, was notwendigerweise eine Erholung des Bodens durch Neumineralisierung unserer Felder und allen bebaubaren Landes sowie auch des Bodens unserer Wälder bedeutet, die in vielen Teilen der Welt krank und am Absterben sind. Es gibt überall alarmierende Signale, dass etwas das Leben selbst auf unserem Planeten bedroht. Auf den Feldern, in den Wäldern, in unseren Reihen. Es war meine Hoffnung, dass, wenn wir ein größeres Verständnis für unsere Lage bei unseren eigenen unmittelbaren Unterstützern und Anhängern erreichten, durch Einsatz des Internets in systematisch gezielten Werbefeldzügen für sowohl intellektuell als auch materiell verwertbare Produkte, wir von unseren bescheidenen Anfängen in diesem schönen Gebiet der Smoky Mountains von Tennessee zur Narbe eines Rades innerer und äußerer Erneuerung werden könnten. In viele Richtungen ausstrahlend, zunächst als Initiatoren dienend, dann als Katalysatoren und schließlich als weitreichende Verkünder wichtiger kultureller, politischer und Ernährungstrends, um unseren Völkern zu helfen, unseren Platz an der Sonne zurückzugewinnen. Ingrid und ich sahen uns durchaus in der Lage, den Kern solcher Einrichtungen zu liefern und es Menschen, die unserer Art des Denken und Fühlens verwandt sind, zu ermöglichen, zu ruhigem, intensiven Austausch von Ideen, Gedanken und Konzepten in unseren eigenen Tagungsräumen zusammenzukommen, weit entfernt vom Lärm und Klamauk der Welt, in stiller und aufbauender Kontemplation, sich in Gemeinschaft mit gleichgesinnten Menschen verbindend im Blick nach draußen. Es war unsere Hoffnung, diese Sitzungen und Tagungen in aller Stille ohne Fanfaren durchzuführen, ermöglicht durch die Spenden unserer Unterstützer, von denen viele uns bereits in Tennessee besucht und unsere Träume mit uns geteilt haben. Ich wusste, wir würden schließlich Orte brauchen, um uns zu treffen, geschützt vor Eindringlingen, Störern oder sogar gewaltsamen Demonstranten, also sichere Räume zum Denken, Diskutieren, Überlegen und Wachsen. Solche Versammlungsräume und zugehörige Büros, Produktionsstätten für Broschüren, Bücher, Videos, Tonkassetten, CDs und Filme würden mit der Zeit von uns eingerichtet werden, um dem Risiko der Kündigung durch eingeschüchterte Besitzer, Hoteleigentümer und anderen entzogen zu sein, wie es immer häufiger Leute wie David Irving, Doug Christie, Germa Rudolph, ich selbst und viele andere erlebt haben. Unsere eigenen Leute müssen den Stier an den Hörnern fassen und ihr Geld, ihre Talente und ihre Energie in ein solches Projekt hineinstecken. Banken geben Denkfabriken keine Hypotheken. Auch ist es, wie wir alle wissen, nicht klug, diese Institute der Zinssklaverei mit unserem eigenen Traum zusammenzuspannen. Hypotheken sind gefährliche Instrumente in den Händen unserer Gegner. Die Deutschen haben einen wundervollen Begriff, der in einem Wort alles ausdrückt: Vordenker. Ein Vordenker ist jemand, der für die Masse vorausdenkt und die Vielfalt des Lebens bedenkt. Wir würden Menschen mit dieser Gabe gewinnen. In einigen Jahren, so hofften wir, würden dann neue Produkte und neue Einsichten in Form von Forschungsstudien herausgegeben und von uns weltweit verteilt werden und als Anleitungen für Verhalten und Taten dienen. Die Autoren von bedeutenden, innovativen Ideen würden unsere Gäste zu Interviews bei unseren geplanten Internetfernsehshows sein, die in mehreren der wichtigsten arischen Sprachen geplant waren und weltweit für unsere Brüder über das Internet verfügbar sein sollten, für die vereinsamten Menschen, die sie am meisten benötigen. Doch andere Gruppen könnten gleichermaßen an den Ergebnissen unserer Arbeit, unserer Forschung und unseren Entdeckungen teilhaben. Warum sollten wir die machtvollen Gesetze der Natur und die einfache Tatsache, dass 2 und 2 4 ist, für uns behalten? In den schönen Bergen von Tennessee würden unsere arischen Vordenker neue Wege für unsere Art und für andere Rassen aufzeigen, die gleichermaßen auf der Suche nach einer artgemäßen Lebensweise sind. Wir träumten von echt kosmischen Fragen und Lösungen. Wir wollten nicht mehr in den Ruinen Europas und in staubigen Archiven herumstochern und damit zufrieden sein, ein kurzes Leben als sprichwörtlicher Erbsenzähler zu verbringen, zu fragen, wie viele Juden, Zigeuner, Deutsche, Russen und andere wann, wo und wie starben. Wir wollten die Wohlfahrt der Lebenden vergrößern und mit Energie versorgen und das Überleben und eine goldene Zukunft für die noch ungeborenen Generationen durch unsere Arbeit sicherstellen. Es gab so viel, was noch zu lernen war und anzuwenden. Wir wussten bereits von aufsehenerregenden neuen Erkenntnissen, wie die Vorgänge im menschlichen Gehirn funktionieren, selbst wie die Seele arbeitet. Sogar noch grundlegender, was es bedeutet, Seele zu haben. In unserem Fall eine arische Seele. Dieses Zusammenspiel von Körper und Seele, das Geheimnis, wie Mineralien und Vitamine, Proteine, selbst Photonen und Atome unser körperliches, intellektuelles und seelisches Wohlergehen, unsere Gesundheit beeinflussen, alles musste untersucht, zusammengetragen, in Beziehung gebracht, empirisch geprüft, bestätigt, veröffentlicht und praktisch angewandt werden. Kurz, eine Menge interessanter Arbeit wartete auf uns und unseren weltweiten Kontaktkreis. Alles Fachleute, die das Prinzip Professor Forissons gelernt haben. Gewissenhafte Forschung, sorgfältiges Studium, genaueste Nachprüfung und unbestechliche Schlussfolgerung. Dies alles sind Qualitäten, die unerbittlich auf diese neuen, erregenden Gebiete angewandt werden müssen. Arbeit wartete in Überfülle. Unmöglich, sie während unserer Lebenszeit zu vollenden. Wir mussten über unsere eigenen kleinen Kreise hinausgreifen, nach Fachwissen, Talent, Energiezufluss, um unsere Forschung zu beschleunigen. Es galt zu handeln, keine Zeit mehr zu verlieren. Eine neue Weltanschauung drängte danach, geboren zu werden. Um das leisten zu können, mussten wir eine materielle Infrastruktur schaffen, rationelle, geräumige Büros mit Sekretärinnen und auf der Höhe der Zeit stehenden Nachrichtenmitteln. Wir mussten Raum für Bibliotheken, große und kleine Konferenzräume, Einrichtungen für Video-, Film- und Audioproduktion erwerben oder bauen. Kurz gesagt, wir mussten auf einer weit professionelleren, größeren, besser ausgestatteten und finanziell sichereren Grundlage das wiederherstellen, was sich im Stillen, aus der Notwendigkeit geboren, mit den abscheulichen Schikanen der Holocaust-Lobby fertig zu werden, im Zündelhaus in Toronto über die Jahrzehnte hin provisorisch zusammengezimmert hatte. Das war unser Traum. Wir hatten ein klares Konzept, einen praxisgerechten Plan, realistische und erreichbare Ziele. Ganz wie in Toronto musste die Finanzierung aus einer Mischung von Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Broschüren, Videos und Audios, CDs, Gemälden und Drucken kommen, verknüpft mit Spenden und Vermächtnissen aus Testamenten und Hinterlassenschaften von treuen Zündelanhängern, von denen viele bescheidene Leute waren, jedoch von großer Rechtschaffenheit und tief empfundenen Stolz auf unsere Vergangenheit. Viele, viele kleine Leute, die jahrzehntelang die Ärmel hochkrempelten, in die schwierigen Hände spuckten und in unserem kleinen Boot zur Entlarvung des Holocaust die Ruder führten, um mit mir damals wilde Gewässer zu bezwingen. Wir wollten es in Tennessee schöner, größer und besser machen, indem wir unsere Namen einsetzten, weil Ingrid und ich weltweit bekannt waren. Diese Formel war erprobt. Bei unserer kleinen, kampferprobten Gruppe hatte es wie ein Zauber gewirkt und der gemeinsamen Sache in der Vergangenheit gut gedient. Es vermied die immer bestehende Gefahr einer Bildung von Beteiligungsfraktionen oder Flügelkämpfen, die ganz nach Laune oder durch Drohung Auszahlungen verlangen konnten. Es vermied die Probleme, dass große Spender die Richtung diktierten. Es würde ebenso die immer gegenwärtige Schnüffelei und die sehr reale Einengung der Handlungsfreiheit durch staatliche Auflagen bei gemeinnützigen Organisationen vermeiden, welche die wirkliche Arbeit und Leistung nur behindern, wie das revisionistische Institute for Historical Review zu seinem Leidwesen erfahren hat, seit es gemeinnützig wurde. Das war der Traum, und er ist es noch. Die bislang nur in den Anfängen verwirklichte Vision dessen, was Ingrid und ich versuchten, in der Stille zu beginnen, ohne Pauken und Trompeten die Talente und die zusammengefassten Möglichkeiten unserer treuen Zündelunterstützer nutzen. Wir sind immer noch entschlossen, die Instrumente zu schmieden, die Werkzeuge zu liefern, Orientierung zu geben, die vielen bereits bestehenden talentierten Persönlichkeiten und gesundheitsorientierten Organisationen an uns heranzuziehen und miteinander zu einem Netzwerk zu verknüpfen, ihre Forschungsgebiete zu konzentrieren und ihnen zu Disziplin und Zielgerichtetheit zu verhelfen. Wir werden bestrebt sein, Doppelarbeit zu vermeiden, die wertvolle Forschungsmittel abzweigt und in überflüssige Einrichtungen leitet. Was uns also vorschwebte, war ein langfristiges, ganzheitliches Herangehen an die körperliche, kulturelle, monetäre und endlich geistige Verjüngung und Heilung der gesamten Kultur durch schöpferische Impulse und Eingabe von Energien, die teilweise schon im Gange war, still von innen her, ohne Lärm, um die Feinde nicht allzu früh zum Gegenangriff zu ermuntern. Nun, sie haben sich auf uns gestürzt. Trotz unserer selbst auferlegten einsiedlerischen Lebensweise haben die Feinde der Wahrheit uns gefunden. Und nun ist der Rest Geschichte. Jedoch, wenn ich zeitweilig auf dem Abstellgleis bin, geht die Arbeit draußen auf vielen dieser Gebiete weiter, unterstützt von Freunden, Anhängern und Helfern. Unsere Pläne für eine künftige Forschungsbibliothek an einem noch ungenannten Ort sind schon auf gutem Weg. Wir haben Fortschritte beim Bereitstellen von bescheidenen Schlafgelegenheiten gemacht, wo Leute wohnen können, wenn sie bei uns zu Besuch sind, um Hotelkosten zu sparen. Unser Kleinod ist eine hübsche Galerie, wo saubere und erhebende Gemälde und andere Werke von arischen Künstlern, keine grotesken und hässlichen Werke, wie sie die Kulturzerstörer erzeugen, zum Anschauen und zum Verkauf ausgestellt werden. Ebenso besondere Stücke wie ausgewählte Bücher, CDs, DVDs, Videos und Kassetten. Zur gegebenen Zeit wird dort ein angesehenes kulturelles Zentrum entstehen und zu einem Angelpunkt werden, wo Schriftsteller, Künstler und Denker öffentliche Vorträge halten und ihre praktischen Vorführungen darbieten, sowie Musiker und Dichter zu Gehör kommen. Schöpferische Denker, Forscher und Erfinder müssen Transmissionsriemen haben und Leute, die ihre Ideen und Erkenntnisse unter das Volk tragen. Jemand muss die Denker mit den Anwendern und Nutzern ihrer Ergebnisse zusammenführen, zum Nutzen unseres Volkes und um es gesünder und stärker an Körper, Herz und Seele zu machen. Der Fortschritt bei Schaffung der erträumten Versammlungsstätte unserer Rasse in der himmlischen Umgebung der unversehrten Bergwelt auf Gottes Erde in Tennessee ist verzögert worden, weil es für Ingrid allein einfach zu viel ist. Und natürlich auch, weil der furchtbar teure Rechtskampf Geld abgezogen hat, das andernfalls verwendet worden wäre, die Baupläne zu erweitern und die nächste Phase vorzubereiten. Wir haben jedoch die Absicht, voranzuschreiten. Ruhig und stetig, Schritt für Schritt. Brief an einen Freund. Einen Schauprozess in Deutschland für mich, um dem Holocaust den Todesstoß zu versetzen? Ich fürchte, das habe ich schon 1991 versucht. Aber die deutsche Presse ist dafür viel zu gelähmt. Die deutschen Gerichte haben kaum Bewegungsfreiheit wegen der Art, wie das Justizsystem aufgebaut ist. Von den Verfahren dürfen in Deutschland keinerlei Protokolle geführt werden. Also kann man nicht mal Geschichte neu schreiben, wie ich es in Kanada jahrzehntelang durch Gerichtsprotokolle getan habe. Für Zeugen und Beweise haben deutsche Gerichte eine einzige Antwort. Alles ist ja offenkundig. Die Verurteilung funktioniert automatisch. Es gibt in dieser Frage in Deutschland leider im Moment kein Recht. Es mag allerdings sein, dass ich keine Wahl habe, wenn Kanada zur offenen Diktatur übergehen sollte, indem es den Feinden der Wahrheit in der Geschichte durch Benutzung der Vogelscheuche namens Zündel erlaubt, das Rechtssystem zu verändern. Ich werde mich für eine Strategie entscheiden, wenn die Zeit kommt. Ich habe zwei bekannte Anwälte, die Gewehr bei Fuß stehen, bereit, die Mutter aller Holocaust-Prozesse auf deutschem Boden zu inszenieren, wenn wir meinen, dieser könne zu einer Plattform für unsere Sache gemacht werden. Aber wir sind noch nicht so weit. Jetzt ist das Schlachtfeld immer noch Kanada und Amerika. Und bald vielleicht Genf oder Straßburg. Es war gut, dich bei diesen Anhörungen vor Richter Blaise zu sehen. Dies wird ein schmutziger, schäbiger Kampf, wo die Charaktermörder von der Regierung vor nichts Halt machen werden. Denk daran, was ich sage, Frank. Wenn sie meinen zu verlieren und ihr sorgfältig erbautes Kartenhaus bricht zusammen, schließe ich selbst drastischste Schritte durch das Amt von Premierminister Martin oder seiner Minister nicht aus. Denn er ist immer ihr guter Junge gewesen, den sie von früh an mit ihren Beratern umgeben haben. Der ehemalige Prime Minister Trudeau war zu schlau, gerissen, belesen, bewandert in den Lehren der Jesuiten und Marxisten. Er kannte ihre Macht und ihren Einfluss und auch ihre Taktiken, die er als seine eigenen übernahm und oft ablehnte, ihren Wünschen zu folgen, wie bei der Einführung der Gesetzgebung über Kriegsverbrechen. Das wurde nachher Leuten wie Mulroney und seinen Kohorten überlassen. Und natürlich Trottier. Er ist ein Mann mit wenig Intellekt, ohne Charisma, doch mit einem scharfen politischen Instinkt dafür, wo die Macht liegt, wie er ihr dienen kann und wie sie andererseits ihm und seiner Karriere nutzen wird. Er ist der typische moderne Politiker. Die gehen über Leichen. Es stehen bald wieder Wahlen bevor. Die kanadischen Juden sind die lauteste und aggressivste Minderheit, die ausreichend große Summen für die Kriegskasse der Partei spendet, um gehört zu werden. Als Volksgruppe haben die Deutschen auf diesem Kontinent nie verstanden, wie das nordamerikanische System funktioniert. Du, mein Freund, und ich haben es verstanden. Und einige andere auch. Aber wir haben nie unsere ehrlichen, tapferen, hart arbeitenden, bodenständigen Deutschen mobilisieren können. In ihrer beinahe kindlichen Naivität meinen sie, dass Schutz des eigenen Erbes heißt, Oktoberfeste zu organisieren, Volkstänze, Handwerksausstellungen, Altenheime und Chöre und, wenn es ganz hoch kommt, ein paar deutschsprachige Schulen. Obwohl wir beide diese kulturellen Aktivitäten gutheißen, tun sie doch nichts, um den Schutz oder das Überleben der Deutschen als völkische oder sprachliche Gruppe zu sichern. Noch viel weniger, uns eine Stimme in der Politik zu geben. Wir haben deshalb keinerlei Einfluss. Wir müssen in diesen beiden Ländern, Kanada und Vereinigten Staaten, die Europäer und alle Weißen erreichen, nicht nur die Deutschen. Die Deutschen sind viel zu träge und apolitisch. Frank, ich habe 40 Jahre damit zugebracht, jeden nur möglichen Weg, jeden Trick der Öffentlichkeitsarbeit zu versuchen. Ich habe wirklich genug Menschen motiviert, um die Mittel aufzutreiben, diese kostspieligen Prozesse in den 80er und 90er Jahren durchzukämpfen. Und jetzt wieder, sogar vom Gefängnis aus. Jetzt schrumpft unsere Kartei und die Adressenliste. Jede Woche sterben ein paar Freunde. Ich kann die Kosten für noch einen weiteren Holocaust-Prozess aus dem Spendenaufkommen nicht mehr finanzieren. Die Verfassungsklagen gegen diese Gesetze über nationale Sicherheit werden im Minimum $100.000 betragen. Eine normale Taxe. Die Kosten für die weiterlaufenden Kautionsprüfungen und Anhörungen kommen hinzu. Etwa 2.500 bis 3.000 Dollar pro Tag, je Termin, plus anwaltliche Vorbereitungen und Gerichtsgebühren. Du kannst dir das vorstellen. Dies sind die Kosten in Kanada. In den USA sind sie noch höher, weil die Summen dort in USA-Dollars abgerechnet werden. In Amerika hängen drei weitere Anwälte am Tropf. Ingrid hat am Telefon durchblicken lassen, sie habe im letzten Monat allein 12.000 Dollar an den Anwalt bezahlt, heutiger Stand 100.000 Dollar, der das Verfahren gegen die ganze willkürliche INS-Entscheidung vorbereitet hat. Ingrid ist fest überzeugt, man könne dieses Unrecht kippen. Nachdem ich jahrelang die Richter in Deutschland, Österreich, Kanada und nun in Amerika beobachtet habe, bin ich weitaus skeptischer. Aber ich habe nicht das Herz, ihr diese letzte Hoffnung zu nehmen. Sie klammert sich daran. Jede, wenn auch noch so vorsichtige Andeutung, dass wir den Rechtskampf in drei Ländern nicht durchhalten können, hält sie für Wehrkraftzersetzung. Ich sage ihr immer wieder, dass es in meinem Kampf ständig um dieses gemeine Element gegangen ist, dieses Ausbluten unserer Finanzkraft bis hin zu Zündels erhofftem Bankrott, finanziell gesehen vergleichbar einer koscheren rituellen Schlachtung. Uns wird mit dem Mahel des Rabbi, dem rituellen Schlachtmesser, symbolisch die Kehle durchgeschnitten. Wir sehen unser Lebensblut, unsere finanzielle Reserve und unser Einkommen abfließen, genauso real wegrinnen, wie es bei einer rituell geschlachteten Kuh der Fall ist. Und das bei unserem vollen Bewusstsein. In der Vergangenheit, als ich frei war, konnte ich ins Flugzeug steigen, in mein Auto oder wenigstens ans Telefon gehen und meine Freunde überall in der Welt bitten, uns auszuhelfen. Und gewöhnlich hatte ich gerade genug Erfolg, um meine Anwaltskosten zu bezahlen, meistens auf Raten. Ich kann solche Anrufe jetzt nicht mehr machen. Aus dem Gefängnis gibt es keine Gespräche nach Übersee. Es ist nicht leicht, einen Unterstützer anzurufen, wenn man auf Anhieb eine abweisende Ehefrau am Küchentelefon bitten muss, ein Ehrgespräch aus einem Gefängnis anzunehmen. Viele drehen vor Furcht durch. Ich kann das verstehen, aber geholfen ist mir damit nicht. Ingrid ist zu scheu, um zu betteln. Ich bin in der Sache auch schüchtern und bin es immer gewesen. Ich habe mich lieber abgerackert, um das Geld mit meinen Pinseln und den bloßen Händen zu verdienen. Aber kein einzelner Mensch, mag er auch noch so hart arbeiten oder noch so begabt sein, kann diese enormen Summen aufbringen, Jahr ein, Jahr aus, jahrzehntelang. Wären nicht die Vermächtnisse gewesen, die durch Testamente hereinkamen, oft vollkommen unerwartet, von Menschen, die ich nicht einmal kannte, hätte ich schon vor Jahren aufgeben müssen. Wir hatten solch hochfliegende Pläne für unseren neuen Anfang in Tennessee. Wir waren im Begriff, uns auf neue Forschungsgebiete zu wagen, in die Herstellung von CDs, Volksmusik und natürlich Kunst in Form von Postern und nummerierten signierten Drucken, um das Hinscheiden unserer Helden und Heldinnen der großen Generation des Zweiten Weltkriegs zu überbrücken. Das war der Plan und ist es noch. Aber ich sehe nicht, wie ich es aus einem kanadischen oder deutschen Höchstsicherheitsgefängnis heraus tun kann. Das bedrückt mich mehr als alles andere. Nur wenn ein Wunder geschieht, ungefähr wie bei Daniel in der Löwengrube, in dem irgendein Richter sehend ist und dem im Gang befindlichen Unrecht ein Ende macht, dann und nur dann kann der Ausgang ein positiver und glücklicher sein, kurzfristig oder langfristig. Realistischer Optimismus war immer mein Stil und bestimmt habe ich meinen Teil an Glück gehabt. Die Vision ist noch da, doch meine knappen Möglichkeiten starren mich an. Ich bin nicht blind. Realität ist nun mal Realität. Ingrid kämpft wie eine Löwin, aber auch sie hat Grenzen.